Nana Gurli. Andreas. Mein Name Elias. Was tut denn der Gehendrö? Mein Name Elias. In der Geierkern, euer Berlin. Ich bin ein Schaffer.